Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir müssen reden. Das wollte ich immer zu einer Frau sagen. Mir hast du schon ganz andere Fragen gestellt. Ja, willst du mich heiraten? Ich weiß, davon abgesehen. Jetzt machen wir das Nähkästchen. Ich habe schon gesagt, jetzt kommen ja die Nähkästchen-Fragen. Die Nähkästchen-Fragen. Mit welchen Nadeln arbeitet ihr denn? Wir machen das jetzt. Er hätte nicht so viele Nadeln in die FDP reinstecken sollen, dass die es nicht schaffen, sondern mehr uns pushen sollen, ne? Nein, das war jetzt gemein. Aber genau darüber wollen wir eigentlich reden, über eure Zeit als Kandidaten. Listenkandidatin Nummer 1, Nummer 5 NRW. Es ist nur rein zufällig, dass wir Frauen haben, nicht, dass uns jemand was unterstellt. Das war gerade, die waren hier. Wir hätten auch den Jens genommen, wenn er hier gewesen wäre. Das wird eine super Aufnahme, wunderbar. Ich freue mich, dass du dich auch... Ich gebe hiermit meinen Job beim Krähennest auf. Ich habe mich so blamiert. Nein, jetzt Spaß beiseite. Also wir sind hier, wir müssen reden darüber, was schiefgelaufen, wie machen wir weiter. Und ich wollte euch gerade mal fragen, wie sind eure Erfahrungen im Wahlkampf waren und was wir halt Europa beziehungsweise dann 2017 Landtagswahlkampf, Bundestagswahlkampf besser machen müssen. Erzählt doch erstmal, wie war das, nachdem ihr gewählt worden seid? Ja, nachdem wir gewählt worden sind, sind wir ja erstmal in unsere Hütte gefahren. Im Sauerland haben wir ja gerade schon festgestellt, das nächste Mal müssten wir mehr heizen, damit genau. Wir nicht so gefrieren. Genau. Wir haben Döner gespielt am Kamin, damit uns irgendwann mal warm wird. Aber was viel wichtiger war, wir sind ja direkt danach, glaube ich, eingeladen worden, ne, am nächsten Tag in den Landtag. Ich glaube auch nächsten oder übernächsten genau, Tag. Wo wir uns alle zusammengesetzt haben mit Fraktion und LAFO und wo dann die Rede davon war, was jetzt alles mit uns passiert und wie viel gemacht wird und wie wir gepusht werden und wie viel Arbeit jetzt in uns reingesteckt wird. Und es waren viele Sachen dabei, wo man dann hinterher wirklich da gesessen hat und gedacht hat, okay, jetzt geht's los und man ist total motiviert nach Hause gefahren. Und dann kam, ja, erstmal nicht wirklich viel, ne? Du guckst so skeptisch, war das so? Ja, mein Gesicht ist immer noch mein Ausdruck leider. Irgendwann schaffe ich das vielleicht mal, das etwas besser unter Kontrolle zu haben. Nein, also es war wirklich so, dass viele sehr bemüht waren. Und das hatte ich auch auf dem Podium gesagt. Und ich glaube, dass viele Aufgabenbereiche einfach zu viel für eine Person waren. Also man konnte oder dafür war einfach zu wenig Manpower da, um das alles leisten zu können, was vielleicht schön gewesen wäre, wenn es geleistet worden wäre, um es mal so zu formulieren. Was man für 2017 kurz zusammengefasst auf jeden Fall in meinen Augen besser machen kann, ist, wir wissen, 2017 kommt. Und wir sollten dann nicht erst im Januar oder Februar 2017 sagen, oh, wir haben jetzt eine Bundestagswahl, oh, wir haben eine Landtagswahl, sondern das wirklich schon vorher planen und vorher in Anführungsstrichen die Dinge vorbereiten, die dann stehen müssen. Das haben wir im Grunde genommen jetzt in diesem Wahlkampf selber gemacht. Das ist, denke ich, eine Sache, die man auf jeden Fall besser machen kann. Die wir auf jeden Fall zusammen besser machen können. Also mein Gefühl, ne, auch von Seiten Berichterstattung war einfach, dass es nicht zentral gemanagt wurde, sondern dass irgendwie jeder Kandidat hinterher in den Bereichen, wo er war, sich dann sein eigenes Teamchen zusammengesucht hat und seine eigenen Sachen gemacht haben. Viele sind halt nach draußen gegangen, wie du in die Presse. Viele haben hinten strukturelle Arbeit gemacht, was eigentlich nicht Aufgabe der Piraten, der Kandidaten ist. Also im Prinzip vorher schon ein Team aufstellen, das im Prinzip nur noch auf die Glücklichen warten, die sich verbrennen dürfen. So würde ich das jetzt nicht formulieren. Aber das Problem war ja einfach, der Pressesprecher hat gewechselt. Der LAFO hat gewechselt, das Wahlkampfkoordinatorenteam hat gewechselt, das alles nur auf NRW-Ebene. Auf Bundesebene lief es auch nicht rund. Und ja, natürlich, also du guckst halt immer und versuchst auf diese Strukturen zurückzugreifen, aber irgendwann sagst du auch, peng, jetzt muss es hier mal laufen und dann baust du dir dein eigenes Team auf, suchst dir deine eigenen Leute und machst einfach, damit die Sachen dann eben auch zum Ziel kommen. Und das war, also ich habe meine Aufgabe eben dann schon auch daran gesehen, Pressekontakte aufzubauen, habe mich mit den anderen Bundestagskandidaten vernetzt. Ich fand der Austausch hier mit den anderen NRW-Piraten, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand, das hat sehr gut geklappt, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben. Und dann hast du eben gesagt, okay, dann bereite ich das eben selber auf, dann plane ich selber Aktionen, suche mir Leute, die das mit mir durchziehen und damit eben die Sachen, die man gerne machen möchte, eben auch noch in Bewegung kommen, ja. Wie war es bei dir? Das ist ja, ich wollte gerade da reingrätschen im Prinzip, das ist ja auch im Prinzip nicht schlimm. Also klar muss man als Kandidat auch selber was mit einbringen und dass man sich ein kleines Team zusammenstellt, was einen so ein bisschen unterstützt, wenn man irgendwas machen will. Das ist ja auch alles richtig und sollte man auch auf jeden Fall tun, selbst wenn die Strukturen dahinter stehen. Also man braucht trotzdem Leute, die einen irgendwo unterstützen. Alleine kann man, glaube ich, den Aufwand, ich meine, ich sage das als Nummer 5, ich möchte gar nicht wissen, wie das als Nummer 1 war. Ich bin froh, dass ich das nicht war. Aber es wäre natürlich, glaube ich, besser und noch koordinierter gelaufen, wenn wir tatsächlich auch was gehabt hätten, worauf wir auch mal wirklich hätten zurückgreifen können. Also jetzt das Ende, wo dann auch die Wahlkampfkoordination ins Laufen gekommen ist, habe ich das als etwas besser empfunden, weil ich konnte bei einer Podiumsdiskussion, wo ich wirklich relativ kurzfristig nicht teilnehmen konnte, eben in der Berti Bescheid sagen, bitte helft mir. Und wir hatten, ich glaube, binnen 7 oder 8 Minuten einen Ersatz. Ja, und das sind so Sachen, da mussten wir uns am Anfang vielfach selber drum kümmern. Und das sind Sachen, die kann man irgendwann nicht mehr alleine bewerkstelligen. Und was dann halt noch schlimm ist, wenn von vorne plötzlich irgendwelche Leute sagen, ja, ihr könnt ja nicht nur erwarten, dass euch der Arsch nachgetragen wird. Weil wir haben tatsächlich viel gemacht. Du hast aufgeholt. ja, das haben wir. Wir haben viel gemacht, das auf jeden Fall. Wie sieht das denn aus, thematische Unterstützung? Ich sag mal, eine Person hat zwar ihr Thema, aber wenn man auf ein Podium geht, da werden ja viele, viele Themen angesprochen. Wie war die thematische Unterstützung da bei euch? Du musst hinterher jedes Thema drauf haben, vor allen Dingen musst du auch zu den tagesaktuellen Dingen Stellung beziehen, egal ob wir dazu was haben im Programm oder nicht. Das heißt, da musst du dich einfach selber auch irgendwo drum kümmern und das Programm musst du aus dem FF können. Das ist einfach so, finde ich, wenn man auf die Podien geht. Ich habe durchaus Unterstützung bekommen. Ich habe aber meistens dann wirklich die Leute angesprochen. Zum Beispiel Mandelbrötchen hatte mich letztens. Die Nicknames, aber jeder, der den Podcast sieht, weiß sowieso Bescheid. Der hatte mich bei einem ganz frühen Interview mal unterstützt. Das musste ich so zwischen Tür und Angel geben, weil ich genau in der Woche auch noch eine wichtige Fortbildung von meiner Arbeit hatte. Da ging es tatsächlich um das gerade brandaktuelle Thema Frauenquote. Und da hatte ich einfach nur mal gebeten, ob die vielleicht so eine Übersicht haben, wie es eigentlich in den anderen Parteien aussieht. Einfach so ein paar Hintergrundinformationen, so ein bisschen Background, weil ich finde, wenn man in eine Diskussion reingeht, dann sollte man nicht nur die eigenen Positionen kennen oder seine eigene Meinung vertreten, sondern auch einfach da noch ein paar Infos haben. Und da hatte ich eigentlich thematisch, je nachdem, wusste ich halt, wen ich ansprechen soll. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das, oder das wäre eine Sache für 2017 zum Anregen, dass man da vorher eigentlich Teams hat, von mir aus AKs, irgendwelche Ansprechpartner, auf die dann alle Kandidaten so zurückgreifen können. Wie war es bei dir? Ich muss sagen, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe auch gerade durch die AKs, je nachdem, was für ein Thema man hatte, man hat ja meist vorher Bescheid bekommen, ungefähr was für Themen rankommen. Die AKs waren eigentlich immer bereit, einen zu unterstützen und einen zu helfen. Ich habe selbst eine Podiumsdiskussion gehabt, wo mir auch der AK nicht mehr helfen konnte, wo ich mich an die Fraktion gewandt habe, wo ich hinterher mit dem persönlichen Mitarbeiter noch nach der Arbeit 2 Stunden in der Kanzlei gesessen habe, der mir wirklich dezidiert gesagt hat, wie sind die Positionen der anderen, wie ist unsere Position, was erarbeitet die Fraktion gerade, was, glaube ich, auf der Podiumsdiskussion auch richtig gut angekommen ist, weil es wirklich gut gewirkt hat. Und also da kann ich wirklich nichts zu sagen. Ich kann dazu nur sagen, man muss sich halt auch trauen, einfach mal die Fraktion oder jemanden, die AKs sowieso, aber auch gerne die Fraktion anzusprechen, weil die, glaube ich, immer bereit sind, uns auch zu unterstützen oder die Kandidaten zu unterstützen. Mhm. Ja, und auch die Kandidaten untereinander. Genau. Ne? Also das weiß ich auch von den anderen aus den anderen Bundesländern, dass sie dann mal angerufen haben. Ja. Gerade wenn es jetzt um meinen Fachbereich irgendwie ging, Steuernpolitik oder die wussten halt vorher, die und die Fragestellung kommt und dann, Melanie, in 10 Minuten bin ich und er, sag mal schnell oder so. Ja. Ne? Genau. Aber das dafür, ich fand, das hat wirklich gut geklappt, die Unterstützung unter den Kandidaten. Also in NRW sowieso, gruppendynamisch loben hier, aber auch bundesweit. Das hat wirklich, wirklich gut geklappt. Das hätte ich vorher auch gar nicht so gedacht, aber das war eine schöne Gruppe. Das hat man, fand ich, auch gemerkt bei diesem Treffen in der Jugendherberge in Helmershausen, hieß der Ort, glaube ich. Ne? Genau. Ziemlich abgelegenes Kaff. Wo auch immer Helmershausen ist. Also... Mit dem Zug bin ich bis nach Kassel gefahren und dann hat Caro mich netterweise vom Bahnhof abgeholt, mich und Jens, und dann sind wir 40 Minuten dahin gefahren. Da ist es. Nein, aber es war wirklich nett. Also wir haben tagsüber wirklich vernünftig Sachen erarbeitet, abends Socializing, und es waren es war schon eine homogene Gruppe und ich glaube, wir hätten auch als Bundestagsfraktion gut zusammenarbeiten können. Ja. Also wir sind da nicht blauäugig drangegangen, sondern haben uns eben vorher auch kennengelernt und ausgetauscht über gewisse Zielrichtungen. Das war sehr gut. Mhm. Bevor ich jetzt weiterfrage für unsere Piraten, ich kenne Sie ja, der persönliche Mitarbeiter ist Piraten, hat das in seiner Freizeit gemacht. Also ihr braucht nicht Angst haben, dass das irgendwas mit Fraktionsgeldern zu tun hat. Ja, das ist so ein Punkt, den ich noch ansprechen will. Du sagtest gerade, man geht raus in eine Podiumsdiskussion, es werden Fragen gestellt, die, oh Wunder, nicht im Programm abgearbeitet sind, man muss darauf antworten. Das kann bei uns ja schon mal dazu führen, dass das Feedback aus der Partei negativ ist, um es mal so auszudrücken. Hattet ihr da Angst? Habt ihr sowas erlebt? Ich fange jetzt mal links mit meiner Frau an, sonst kriege ich hinterher Ärger. Wieso das denn? Wieso das denn? Nein, also wirklich was Negatives erlebt habe ich da nicht. Also ich glaube, man muss sich dann auch, also ich sag mal so, wenn man Kandidat werden möchte, hat man sich normalerweise auch vorher schon mal mit solchen Situationen auseinandergesetzt oder sich überlegt, was würde ich tun. Und es bleibt ja entweder nur die Möglichkeit zu sagen, da haben wir noch keine Position zu oder sich die Position aus dem Programm abzuleiten. Und ich glaube, inzwischen ist unser Programm so umfassend, dass man sich zu den meisten Sachen auch etwas ableiten kann. Also klar, es mag Sachen geben, wo man sagt, ja, da haben wir jetzt noch keine Position zu, das würde ich dann auch sagen, aber da, wo ich denke, dass es abgeleitet werden kann, kann man das ruhig auch machen. Und man muss dann auch schon mal eventuell ein negatives Feedback auch einfach mal aushalten. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, wir machen hier gerade eine Aufnahme, geht das? Danke. Ich werde es nicht rausschneiden, ihr kennt das. Ja, die Frage an dich auch noch weitergegeben. Ja, ich glaube auch, dass ich uns ganz gut vertreten habe. Natürlich muss man da den Mut haben, auch sich mal auf fremdem Terrain zu bewegen, aber ich denke, das haben wir alle ganz gut gemacht. Gut, ihr sagt gerade gute Zusammenarbeit in NRW und anderen Kandidaten. Wir haben aber gerade eben draußen auf dem Podium gehört, das könnt ihr euch auch bei uns angucken, dass es Kandidaten gab, die sind gewählt. Können mit Ton? Ja, ich hoffe, der Ton ist gut geworden. Wir hatten kein Abgreifen. Wir haben das mit dem Extragate gemacht. Ich habe vorher gesagt, es wird nicht aufgenommen, deswegen frage ich. Die Gesprächsrunden werden nicht aufgenommen, aber das Podium schon. Ich meine, ist mir auch so von Bernd gesagt worden, dass das so in Ordnung ist, dass es so abgestimmt ist. Also von daher habe ich es gemacht. Wir haben sogar 5 Kameras, glaube ich, gerade zum Aufnehmen. Also ich habe auf jeden Fall in der Mitte hatte ich so ein Mikrofon gesehen, was bei uns stand. Ja, genau, das ist das. Okay. Ja, natürlich. Jetzt ist mein Faden weg. Wo haben wir euch gerade geredet mit euch? Jetzt haben wir deinen Mann durcheinander gebracht. Cool. Oh, das ist mein Mann, ich höre noch nicht zu. Keine Ahnung, wo du warst. Aufschrei. Ja, ich weiß, wo ich war. Auf den, genau. NRW-Kandidaten, Bundestagskandidaten. Ja, auf dem Podium wurde gerade gesagt, es gab Kandidaten, die sind gewählt worden in aussichtsreiche Positionen, also bei 5% drin, die nach der Wahl weg waren. Stimmte das so? Gibt es solche Leute? Habt ihr das im Blick gehabt? In NRW fällt mir keine Person ein. Und ansonsten frag doch bitte einfach Duesenberg, der das gesagt hat. Kann ich nur der Mail zustimmen. Das heißt, der Duesenberg hat gerade einen Podcast gewonnen. nein, es ist halt auch die Frage für die nächsten Aufstellungsversammlungen. Es wurde halt immer, ich weiß auch, wen er angespielt hat. Das war keine Person aus NRW. Mhm. Mir geht es halt einfach darum, die nächsten Aufstellungsversammlungen. Ich sag mal, wir hatten direkt nach deiner Wahl dann auch gesprochen und du warst vollkommen von den Socken Nummer 1 geworden zu sein. Du hast gesagt, das hättest du gar nicht gewollt in dem Moment. Ich meine, du hast es sehr gut gemacht und bist auch an der Aufgabe sehr gewachsen, meiner Meinung nach. Ich muss jetzt mal hier mal so ein bisschen schleimen, weil sonst kriege ich wieder Ärger. Aber bei mir schleim, nicht bei ihr. Genau, das ist deine Frau. In dir kaufe ich Schmuck, das geht schon. Ich verbrenne mich gerade selber, aber ist egal. Bei den nächsten Aufstellungsversammlungen, was ist eure Meinung? Sollten wir etwas anders machen? Es gab die Sachen, Leute, die lange gearbeitet haben, sind nicht nach vorne gewählt worden. Was haltet ihr von der Aufstellungsversammlung? Was haltet ihr vom Grillen? Wie waren eure Erfahrungen damit? Also ich bin immer noch der Meinung, ich habe das vorher gesagt, bevor ich überhaupt angetreten bin oder bevor wir das überhaupt gemacht haben. Ich bin immer noch der Meinung, dass man gucken sollte, wo die Kompetenzen der Leute liegen und man sollte nicht nach Freundschaften gehen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn man sich irgendwie eine kleine Peer-Group gegründet hat, die dann weiterläuft und dann heißt es hinterher, den finde ich nett, deswegen wähle ich den. Es geht da tatsächlich nicht darum, finde ich den gut, mag ich den, sondern es geht tatsächlich nur darum, traue ich dem hinterher die Arbeit zu. Und danach sollte meiner Meinung nach auch gewählt werden. Also ich finde auch, als Kandidat sollte man es nicht persönlich nehmen, wenn man eben nicht gewählt wurde. Weil ich empfinde das nicht als Beliebtheitswettbewerb, sondern tatsächlich nur als eine sachliche Auseinandersetzung, bin ich für diesen Job geeignet oder nicht. Nur weil ich vielleicht nicht fürs Parlament geeignet bin oder weil die Leute meinen, dass ich nicht fürs Parlament geeignet bin, heißt das ja nicht, dass ich mein Thema schlecht vertrete oder dass ich meine Arbeit schlecht mache. Parlamentarische Arbeit ist nun mal nochmal eine ganz andere Geschichte, als in einem AK zu sitzen. Ja, wir haben das nach der Aufstellungsversammlung ja alle erleben müssen, dürfen, müssen eher, dass es immer Verletzlichkeiten gibt und dass da viel mit Eitelkeiten und Verletztheiten zusammenkommen. Das ist sehr schade und ich denke auch, dass da manche halt sehr enttäuscht waren. Das tut mir auch persönlich sehr leid. Was kann man da besser machen? Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir im Vorfeld diese Art Grillerei haben, dass man sich eben wirklich hinstellt und bekannt macht, über seine eigene Person, über seine eigene Arbeit berichtet. Nicht nur mehr jetzt eine Art Werbung zu machen, sondern damit eben wirklich auch alle die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen, weil das einfach in einem großen Landesverband, wie wir den haben, nicht möglich ist. Und in 4 Jahren werden wieder ganz viele andere Mitglieder dabei sein. Und von daher halte ich das schon wichtig. Also das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, die Leute dabei nochmal kennenzulernen und Fragen zu stellen. Was ich aber auch persönlich ganz gut fand, ich hatte zum Beispiel einen bei der Aufstellungsversammlung, der mich angetwittert hat und gesagt hat, du, ich kann mit dir jetzt gar nicht so wirklich viel anfangen, können wir uns nicht mal nachher unterhalten, mal ganz kurz, dass ich mal so sehe, wer du überhaupt bist. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch super. Also ich meine, man wusste lang genug vorher, wer kandidiert, bis auf die Spontankandidaten. Und ich glaube, da sollte man auch einfach keine Angst davor haben, die Leute vorher mal anzusprechen und zu sagen, du, bei dir kann ich mich oder über dich kann ich mir überhaupt kein Bild machen. Lass uns doch mal ein bisschen quatschen. Also das fand ich eigentlich wirklich sehr gut, muss ich sagen. Das hatte ich im Vorfeld auch, dass ich tatsächlich auch noch Anrufe bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, hier, ich habe hier nochmal so ein paar andere Fragen, das möchte ich dich nicht öffentlich fragen. Viele Fragen wurden aber auch öffentlich gestellt. Wir waren ja, ich meine, du warst ja auch dabei, ne, in diesen Mumble-Grill-Runden und bei diesen ganzen anderen Runden vorher. Was das System angeht, du hast mich ja gerade darauf angesprochen, dass ich eigentlich nicht auf Platz 1 kandidieren wollte, das stimmt. Ich habe immer gesagt, ich kandidiere an Platz 2, weil ich mich eigentlich nicht so sehr im Vordergrund gesehen habe. Mhm. Und war in der Tat am Samstagabend schon sehr baff, dass ich auf den Listenplatz gewählt wurde. Und habe dann ja in der Nacht auch kaum geschlafen, habe dann wirklich viel darüber nachgedacht, was ich am nächsten Tag sage, ob ich das annehme oder nicht. Und habe das dann auch noch mit meiner Familie Sonntag früh besprochen und habe gesagt, gut, ich würde es annehmen, habe dann aber auch nicht damit gerechnet, im zweiten Wahlgang wieder auf Platz 1 zu landen. Von daher hat es mich wirklich von den Socken gehauen. Das war in der Tat so. Und es hat auch wirklich ein paar, ja, man kann schon fast sagen, so 3-4 Wochen mindestens gedauert, bis ich das erstens für mich realisiert hatte und bis ich dann auch mit dieser Rolle klarkam. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, rückblickend bin ich persönlich, so wie du das sagst, das Gefühl habe ich auch dran gewachsen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, was ich mir vorher nicht so vorstellen konnte, weil ich halt auch im Landtagswahlkampf war ich immer so diejenige, die im Hintergrund was vorbereitet hat oder den anderen dann vielleicht so ein bisschen Hilfe an die Hand gegeben hat. Und so hatte ich meine Rolle vorher auch gesehen. Mhm. Aber es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch ganz gut gelaufen. Gut, kommen wir zum Ende, weil wir sind schon lange dabei. Ich würde gerne von euch wissen, das Highlight, was ihr hattet oder wo ihr sagen würdet, das war wirklich das größte Highlight für euch im Wahlkampf. Dann, wenn ihr sowas hattet, der größte Tiefpunkt. Und ob ihr so etwas jetzt nicht so allgemein sowas normal machen würdet, nachdem ihr die Erfahrung gemacht habt. Ich fange mit dir an. Super, danke schön. Ich habe viel Zeit nachzudenken. Also Highlight, ich fand eigentlich, ich hatte viele Highlights. Also sei es bestimmte Podiumsdiskussionen, die wirklich unheimlich gut gelaufen sind. Ich habe viele, auch von anderen Parteien, nette Leute kennengelernt, mit denen man sich austauschen konnte. Also Highlights, fand ich, gab es unheimlich viele. Also mir hat auch die Infostände, die Demos, mir hat das wirklich alles viel Spaß gemacht, obwohl es viel Zeit gefressen hat natürlich. Der absolute Tiefpunkt war, danach in die Kanzlei zu kommen und zu sehen, wie viel Arbeit liegen geblieben ist, aber auch da muss man dann irgendwann mal durch. Und ob ich sowas irgendwann mal wieder machen würde, jederzeit. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ja, kann ich im Grunde genommen auch nur so bestätigen. So wie ich gesagt habe, ich bin nicht von einem Tag auf den anderen politisch geworden. Genauso werde ich jetzt nach dieser Wahlschlappe von einem auf den anderen Tag unpolitisch. Ich finde nach wie vor, Bundestagsarbeit reizt mich sehr und könnte mir das jetzt im Moment sogar schon wieder sehr gut vorstellen, in 4 Jahren eventuell nochmal zu kandidieren oder mich für die Liste zu bewerben. Höhepunkte hatte ich auch verschiedene. Was ich also ganz toll fand, ist wirklich, wie viele interessante Menschen man doch kennengelernt hat in der ganzen Zeit. Ich bin halt sehr viel rumgekommen. Da gab es 2, 3 Veranstaltungen, die schon mich auch sehr beeindruckt haben, die sehr interessant waren. Also eigentlich zum Ende. Diese Wahlkampfarena war für mich sehr beeindruckend, dass ich das auch selber so durchgehalten habe, 3 Stunden live da zu stehen. Das war halt auch eine eigene Herausforderung. Doch, da gab es auch tatsächlich mehrere Highlights, die ich schon toll fand, ja. Was ich wirklich schön fand, war auch mal eine Begebenheit auf einem Infostand, wo klassisch jemand kam und über die Piraten gelästert hat und ihr streitet euch ja nur und bla bla bla. Und ich gesagt habe, ja, ne, aber für manche Sachen lohnt es sich halt zu kämpfen und dann bleibt man auch dabei, auch wenn vielleicht das eine oder andere manchmal sich so ein bisschen reibt. Und die Person hatte ich hinterher so davon überzeugt, dass sie dann da stand und anfing zu weinen. Und das hatte mich persönlich einfach so ein bisschen bewegt. Das muss ich schon sagen. Aber die großen Sachen waren schon sehr interessant. Ja, Tiefpunkt. Tiefpunkt ist eine gute Frage. Also ich fand, diese 2,2 waren schon hart. Aber eigentlich war es schon die Woche davor mit der Bayernwahl. Da hat dann zwar jeder zu mir gesagt, ach Melanie, das ist Bayern, das kannst du nicht ernst nehmen, das ist nicht Deutschland, das ist nicht NRW. Aber eigentlich war es da schon klar. Das war, würde ich sagen, mein Tiefpunkt. Eine Frage habe ich jetzt, wie gerade, wo du es erwähnt hast, gekommen ist. Also Wahlkampfarena. Danach dann so die Aftershow-Party, Canapés. Hast du die anderen Spitzenpolitiker getroffen und wie sind sie? Wahlkampfparty und Canapés. Nein, die gab es nicht. klar, die anderen Spitzenpolitiker hat man auch getroffen und hat dann natürlich auch mitbekommen, wie die sich so vorbereiten, was da so in dem Umfeld abgeht. Und da gibt es natürlich welche, wo ich persönlich sage, wow, ne, das sind super Redner. Und bei anderen, wo ich sage, Mensch, da müssen wir uns gar nicht verstecken. Das hat mir dann auch gut getan zu sehen, dass sie eben auch nur mit Wasser kochen. Und das, obwohl die das schon viel länger machen und viel mehr Erfahrung haben als wir. Das hat mich auch teilweise wirklich sehr beruhigt. Und ja, was die Canapés angeht, sicherlich, wenn du zu solchen Sachen eingeladen wirst, gibt es immer lecker zu essen. Ich war jedes Mal so unglaublich aufgeregt, dass ich immer brav mein Wasser getrunken habe und manchmal noch einen Kaffee. Aber was essen konnte ich bei solchen Veranstaltungen leider nie, weil ich dazu einfach zu nervös war. Weitergehende Frage. Ich wollte es beenden, aber es wie es da ist. Wir bringen deinen Mann heute ein bisschen aus dem Konzept, glaube ich. Ich bin immer konzeptlos. Ich versuche das mal zu tun. Aufschrei. Das schon zum zweiten. Wir können dafür noch öfter sorgen. Ah, super. Nein, Listenplatz 1, Wahlkampfarena, du hast es gesagt. Fragen wir mal, du Listenplatz 5, auch Podiumsdiskussion. Hattest du auch Spitzen oder wie sah es bei den anderen aus? Habt ihr das mitgekriegt? Hatten die auch Spitzenpolitiker dabei oder war das dann eher wirklich nur, ich sag mal, die Spitzenpolitiker nur da, wo Platz 1 von uns auch da war? Gibt es das so ein extra Grüppchen oder sind die bei den anderen Sachen auch aufgelaufen? Also dadurch, dass ich ja auch Direktkandidatin war, bin ich halt klar mit den Direktkandidaten in Bochum meistens auf den Podiendiskussionen gesessen und da war nun mal der Herr Lammert bei, Axel Schäfer ist von der SPD, Friedrich Schmidt ist von den Grünen, das sind beides die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Klar kommt man auch mit denen in gewisser Weise in Kontakt. Ich hatte eine Podiumsdiskussion bei Verdi über den Wohnungsbau, wo unheimlich irgendwelche wohnungspolitischen Sprecher dabei waren, wo ich erst gedacht habe, oh Gott, das werde ich nie schaffen. Und am Ende habe ich gedacht, boah, das habe ich aber gut gemacht. Also ich empfinde das genauso, wie Melanie gerade gesagt hat. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, klar, man merkt schon, dass die vielleicht noch andere Schulungen haben, dass sie das schon länger machen, dass sie besser an manchen Stellen reden können und an manchen Stellen sich auch besser herumschlawinern können, ohne dass es vielleicht jemandem großartig auffällt. Aber ich glaube, wir haben ganz viele Leute, da müssen wir uns nicht verstecken. Ja, also gerade auf dieser Verdi-Diskussion mit der Wohnungspolitik hatte ich wirklich das Gefühl, da hätte ich auch mit jedem anderen x-beliebigen Menschen stehen können, der ein bisschen Ahnung von dem Thema hat, weil so viel Ahnung hatte ich jetzt davon auch nicht. Aber es ist trotzdem super gelaufen, weil viele dieser Podiumsdiskussionen sind einfach auch sehr oberflächlich. Man hat überhaupt nicht die Zeit, ganz tief in die Themen zu gehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns davor auch definitiv nicht verstecken. Gut, jetzt haben wir 22, 23 Minuten auf der Uhr. Ich habe viel gefragt. Möchtet ihr unser Millionenpublikum da draußen von euch noch was mitgeben? Was wollen wir dem Millionenpublikum noch mitgeben als letztes Statement? Also ich kann nur sagen, mir hat der Wahlkampf viel Spaß gemacht, auch rückblickend. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe, wirklich die letzten 3 Monate mich voll darauf zu konzentrieren. Ich würde es nicht anders machen. Das war eine gute Entscheidung. Es hat Spaß gemacht. Ich habe viel Lebenserfahrung daraus gewonnen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir auch nach dieser beschissenen Wahl, denn anders kann man es nicht ausdrücken, dass wir trotzdem noch politisch was bewegen werden. Ich fand es einfach schön, auch auf verschiedenen anderen Veranstaltungen so viele hochmotivierte, trotzdem hochmotivierte Menschen zu treffen. Und ich, also ganz allein als Kandidaten, schafft man eine Bundestagswahl nicht. Und ich finde, trotz allem hatten wir eine sehr hohe Rückendeckung und sehr viele Leute, die trotzdem mitgemacht und mitgeholfen haben und die an den Infoständen gestanden haben und in ihren Städten Wahlkampf gemacht haben. Ja. Und das fand ich einfach super. Ich halt noch mein Ich bin motiviert Schild nach oben und ich fand es einfach schön, würde es wieder machen. Das wäre auch mein allerletztes Statement jetzt. Ein Danke, wirklich genau. Ein echtes und ehrliches Danke an alle, die wirklich motiviert und idealistisch waren und mitgemacht haben und mitgezogen haben. Und das waren viel mehr, als heute bei der ganzen Kritik manchmal übrig bleibt. Also danke an all diejenigen, genau, die mit uns für die Sache gekämpft das haben. Das wollte ich damit sagen. Ihr beiden, ich danke euch, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag hier und für uns alle, für die Zukunft, dass es wieder bergauf geht. Ich mache jetzt mal das ganz Böse mit den piratigen Metaphern, dass uns nach dieser bösen Flaute wieder der Wind die Segel füllt und uns nach vorne bringt. Danke, Bernd. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.